Erster ein Lied für den Musikleiter. Von der Familie Korach. Zweiter alle Menschen sollen klatschen. Singt laut für Gott. Dritter Gott ist der höchste Herr. Er ist der König der Welt. Vierter er macht uns stark. Andere Völker hören auf uns. Fünfter er gab uns ein schönes Land. Er liebt das Volk Jakob. Sechster Gott geht nach oben. Die Menschen rufen laut. Trompeten spielen Musik. Siebter singt Lieder für Gott. Singt für unseren König. Achter Gott ist der König der Erde. Singt ein Lied für ihn. Neunter Gott regiert über alle Völker. Er sitzt auf seinem Thron. Zehnter die Anführer kommen zusammen. Sie gehören zum Gott von Abraham.